Ja, also keine Vorschusslorbeeren. Vielleicht soll ich noch was sagen zu meiner Position. Also ich komme für diejenigen, die sich ein bisschen mit Theorie beschäftigt haben, aus der Position der radikalen Wertkritik oder besser gesagt unter Einbeziehung des Geschlechterverhältnisses, der Theorie der geschlechtlichen Abspaltung, also der sogenannten Wertabspaltungskritik. Und diese Position ist eigentlich in den letzten 20 Jahren vor allem bekannt geworden in der Linken, oft negativ bekannt geworden durch eine radikale Krisentheorie. Das heißt, die These, dass der Kapitalismus in der dritten industriellen Revolution an eine objektive historische Schranke stößt. Das ist aber jetzt ja heute nicht mein Thema, jedenfalls nicht im engeren Sinne. Und ich werde ein bisschen natürlich auch auf das Krisenthema zu sprechen kommen. Und oft ist da in Vergessenheit geraten, dass hinter dieser Krisentheorie und dieser Wertabspaltungskritik, wir nennen es auch kategoriale Kritik, weil es im Unterschied zum traditionellen Marxismus um eine Kritik und Überwindung der realen Grundkategorien des Kapitalismus geht, also abstrakte Arbeit, Wert, Warenform, Geld, Staat und so weiter. Also die Differenz liegt gerade darin, dass die traditionelle Linke sich in und auf dem Boden dieser Kategorien immer bewegt hat. Also auch der Arbeiterbewegungsmarxismus ist eines der bösen Worte, die von uns kommen, die inzwischen ein bisschen im Umlauf sind. Und da ist ein bisschen im Hintergrund getreten das Thema, was jetzt heute Abend der Punkt ist, nämlich Krise und Kritik der Arbeit. Und das erscheint ja vom Standpunkt des gesunden, normalen Menschenverstands, der von sich nicht so recht weiß, dass er ein spezifisch kapitalistischer ist, als ein Ding der Unmöglichkeit. Wie kann man etwas so Selbstverständliches wie Arbeit kritisieren oder überhaupt denken, dass die Arbeit in eine Krise kommen könnte? Die kann vielleicht, traditionsmarxistisch gesprochen, ihre historische Form ändern, aber letztlich ist es doch eine Grundbedingung des menschlichen Lebens. Und was den normalen Verstand angeht, da haben wir in unserem Zusammenhang so eine schöne Anekdote, die vor ein paar Jahren ist da so eine alte Frau, die ihren 100. Geburtstag gefeiert hat, gefragt worden, ja wie ist sie denn so alt geworden, was war ihr Geheimrezept? Und sie hat gesagt, Orberten, Orberten, Euweil, Orberten. Ich hoffe, ihr versteht so viel Bayerisch, was damit gemeint ist. Also sozusagen die Verinnerlichung dieses Arbeitsethos, dieser Arbeitsideologie, dieser Arbeit als Existenzweise, als eben diese ontologische, transhistorische, existenzielle Selbstverständlichkeit. Und das wäre ungefähr auch der Standpunkt. Das ist sozusagen da, wo sich die traditionelle Linke oder auch der durchschnittliche Gewerkschaftsmensch mit den Massen ausnahmsweise mal trifft. Nämlich, da ist derselbe Standpunkt ja da, Arbeit als ewige Menschheitsbedingung, Arbeit auch als eigene Legitimationsgrundlage. Ja, und gerade dieses scheinbar Selbstverständliche hat eben, wenn man es genauer betrachtet und auch eben kritisch betrachtet, seine Tücken. Und jetzt muss ich halt ein bisschen ausholen, zunächst mal von ganz elementaren Grundlagen ausgehend, dann einen kleinen historischen Ausflug und dann auf die Begrifflichkeit von Arbeit im engeren Sinn und schließlich auf die Krise und Kritik im weiteren Sinne. Also zunächst mal von den Grundlagen her, Arbeit ist ganz einfach ein abstrakter Begriff, eine Abstraktion. Die Sprache besteht aus Abstraktionen. Es ist eigentlich ein Denkvorgang, in dem abgesehen wird von der Konkretheit eines Gegenstands, von seinen vielen Bestimmungen und es wird sozusagen ein Merkmal abgetrennt, herausgelöst und das ist dann die Abstraktion. Und das ist eigentlich ein ganz normaler Vorgang. Da kann man nun alles Mögliche drunter verstehen, unter Arbeit als dieser abstrakte Begriff. Es kann alles Mögliche und Unmögliche sein, aber ist es eine normale Abstraktion, ein Allgemeinbegriff, ein einfacher Oberbegriff, wie zum Beispiel Haus in der Sprache, eine ganz normale sprachliche Abstraktion. Es gibt sehr verschieden geformte Häuser, vom Gartenhaus bis zum Wolkenkratzer, oder eine andere Abstraktion, Obst. Es gibt sehr viel verschiedenes Obst, Äpfel, Birnen und so weiter, kennt man ja alles. Also so eine einfache, nominale Abstraktion ist Arbeit offensichtlich nicht. Denn hier wird ganz Ungleichnamiges, etwas, wo man nicht so recht weiß, was ist eigentlich das Gemeinsame zunächst, unter einen Begriff subsumiert. Es ist eigentlich kein sinnvoller Oberbegriff. Das wird vielleicht ersichtlich, wenn man anschaut sich, was man alles unter Arbeit verstehen kann. Ich nenne mal Produktion von Maschinenteilen, Anbau von Salat, medizinische Betreuung von Menschen, Schreiben eines Romans, Abwerfen von Bomben, das bischöfliche Segnen von Gläubigen. Könnte man endlos die Reihe fortsetzen. Das sind alles Leute, die das tun, die ihren Job machen, wie man heute sagen würde, die ihre Arbeit machen. Und jetzt haben wir diesen vertrackten, abstrakten Begriff Arbeit. Was heißt das denn, wenn hier so völlig differente, konkrete Betätigungen unter diesen einen Oberbegriff gefasst werden? Und es ist offensichtlich nicht bloß eine sprachliche Abstraktion, sondern es geht weiter. Ein bisschen klarer wird es vielleicht, wenn man sich anschaut, wie das in der Geschichte der Menschheit ausgesehen hat, soweit man die in Dokumenten und Artefakten rekonstruieren kann. Da fällt zunächst mal auf, dass viele sogenannte Kulturen diesen abstrakten Arbeitsbegriff überhaupt nicht hatten. Also wo sozusagen das Subsumieren dieser vielen konkreten Betätigungen unter diesen abstrakten Oberbegriff als völlig gaga, als was völlig Verrücktes, als was Unmögliches erschienen wäre. Ich kenne es jetzt zufällig, ich habe mich damit nicht genauer befasst. Also aus dem alten Ägypten, da kann man nachlesen, dass es hier mindestens 13 verschiedene Tätigkeitsbegriffe für verschiedene Bereiche gegeben hat, aber nicht diesen allgemeinen Oberbegriff, den wir unter Arbeit verstehen. Und dann gibt es Untersuchungen, sprachtheoretische Untersuchungen aus der indogermanischen Etymologie. Da lässt sich in den meisten modernen Sprachen übrigens auch die Wortwurzel auf was sehr Eigenartiges zurückführen, denn dieser Oberbegriff ist Arbeit, den es da gegeben hat in der Geschichte, das war nicht dasselbe wie unserer, sondern das war zugeordnet, nämlich das war, wie man aus der Wortwurzel entnehmen kann, das, was der Sklave tut. Die Tätigkeit des Sklaven oder Abhängigen schlechthin. Und da ist es egal, was er macht, es ist immer das, was der sklavenmäßig abhängige Mensch tut. Also eigentlich kein Überbegriff für Tätigkeiten verschiedener Art und in verschiedenen Bereichen, sondern eine soziale Zuordnung. Und zwar natürlich eine negative. Das heißt, es war in gewisser Weise nicht bloß eine gedankliche Abstraktion, sondern auch so der spätere Begriff, der aus dem Marxismus dann gekommen ist, den ich da verwenden würde, eine Realabstraktion. Also eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, einen abstrakten Gedanken, einen Begriff in der Wirklichkeit geltend machen, da jetzt eben in der sozialen Zuordnung das, was der Sklave tut. Und diese soziale Abstraktion, die war natürlich negativ besetzt, bis übrigens tief ins sogenannte Mittelalter hinein. Man kann es an dem lateinischen Wort labor, Arbeit, und gleichzeitig Leid, Leiden. Arbeit ist gleich Leiden in der ursprünglichen Etymologie im Lateinischen unter einer schweren Last wanken. Ja, also in gar keiner Weise positiv und allgemein wie in unserer, in der kapitalistischen Gesellschaft, sondern partikular, soziale Realabstraktion und rein negativ. Es gab nun schon, da hat Marx gelegentlich darauf aufmerksam gemacht, im Christentum eine gewisse Wende. Und zwar, Marx hat mal gesagt im Kapital, das Christentum, das ist der Kultus des abstrakten Menschen. Im Unterschied zu den vorherigen antiken Religionen. Und da gab es nun eine in gewisser Weise positive Besetzung dieser eigentlich negativen Abstraktion Arbeit, aber gerade unter der Betonung ihres Leidenscharakters, nämlich in der christlichen Leidensmetaphysik sozusagen das Nachvollziehen des Leidens Christi, der ja für alle Menschen gestorben ist, ungeheures Leid erduldet hat, und dieses Leid sozusagen nachzuvollziehen, indem man freiwillig sich dieser Leidenstätigkeit, Arbeit unterworfen hat. Aber jetzt nicht in dem normalen weltlichen Leben, im normalen Lebenszusammenhang dieser Zeit, der Spätantike, sondern in den entstehenden Klöstern. Im Kloster war das sozusagen, es kommt der Begriff der Abstraktion, abgelöst, abgetrennt, abstrahiert vom normalen, durchschnittlichen, gesellschaftlichen Reproduktionsleben sozusagen, ein Raum, in dem man diese Nachfolge des Leidens sozusagen durchexerzieren konnte. Also ablaufend nach bestimmten Regularien, eine formale Zeiteinteilung, eine abstrakte Fließzeit, es war egal, was man gemacht hat, Hauptsache diese Leidensnachfolge war damit getroffen, und es war keine eigene Zwecksetzung, außer eben in diesem metaphysischen Sinn von oft niedrigen Tätigkeiten. Allerdings diese tägliche Leidenszeit in den Klöstern, die war, wenn man die ersten Klosterregularien sich anschaut, begrenzt auf 6 Stunden täglich. Also wenn man sich die spätere Entwicklung dieser Arbeitszeit als Leidenszeit anschaut, eigentlich ziemlich moderat. Diese sozusagen Klosterdisziplin, diese Arbeitsabstraktion unter dem Begriff der Leidensmetaphysik, das war sozusagen, gerade auch von dem Zeitablauf her, von diesen abstrakten Zeitabläufen her, in die das eingeteilt war, man könnte fast sagen, das haben die natürlich damals sich so nicht vorgestellt, das kam erst aus der Retroperspektive unserer Zeit, man könnte fast sagen, das ist das Urbild der Fabrik oder des Unternehmens oder der Ökonomie, wie wir sie verstehen. Aber eben noch sozusagen exklusiv in einem ausgesonderten Raum, der begrenzt war. Dann mache ich jetzt den Sprung in die frühe Neuzeit, in die religiöse Umwälzung, die der Protestantismus mit sich gebracht hat. Und unter dem Aspekt dieser Leidensnachfolge hat da nochmal was stattgefunden, sozusagen im ideologischen Sinne, in der protestantischen Arbeitsethik, nämlich sozusagen ein Schritt hin zur Verweltlichung dieser Leidensmetaphysik. Nämlich Arbeit als Mittel, also diese Leidensarbeit als Mittel, seine Auserwähltheit vor Gott durch Anhäufung von Reichtum zu erlangen, den man durch Maloche, indem man sich dieser Arbeitsabstraktion unterwirft, sozusagen erreichen kann. Allerdings eben gerade nicht für den Genuss, denn das wäre ja schon wieder Sünde gewesen, ne? Sondern als Selbstzweck, eben zu diese Auserwähltheit sozusagen für sich demonstrieren zu können, auch wenn man sie, wenn man da selber nur wenig dazu tun kann, weil Auserwähltheit ist eigentlich etwas, was man nicht aus eigenem Antrieb machen kann, aber trotzdem diese Arbeit, diese Leidensmetaphysik als etwas, was man sozusagen im eigenen Lebensbereich tut, um in die Nähe dieser Auserwähltheit zu kommen. Also jetzt sozusagen eindringend diese Leidensmetaphysik der Arbeit, dieser Arbeitsabstraktion in den Alltag, in den, die weltliche Reproduktion des Lebens der Menschen über diese protestantische Ideologie. Jetzt eben nicht mehr getrennt vom weltlichen Alltag, sondern in diesen eindringend und in sich unterwerfend. Man könnte sagen, die Idee des Protestantismus war, die ganze Welt in ein einziges Arbeitskloster im alten Sinn zu verwandeln. Das hätte natürlich für sich genommen, als bloße christliche Leidensmetaphysik, die jetzt der protestantischen Verweltlichung unterliegt, das hätte allein nicht ausgereicht. Es mussten noch andere Prozesse dazukommen, auch in dieser frühen Neuzeit. Die These, die ich dazu habe, die gelegentlich auftaucht, aber nicht in dem systematischen Zusammenhang der Entstehung der modernen Arbeitsmetaphysik gerückt wird, das ist die militärische Revolution der frühen Neuzeit durch die Feuerwaffen, die Kanonenproduktion. Das war etwas, was in gewisser Weise ja, einen riesigen Aufwand erforderte im Vergleich zur vorherigen Waffentechnologie. Schwerter, Schilde, Speere, das konnte ja jeder Dorfschmied machen. Aber Kanonenproduktion, das erforderte eine gewaltige Logistik, einen eigenen, ja jetzt aus der damaligen agrarischen Reproduktion herausgelösten Bereich, Bergbau, Ausdehnung des Bergbaus, Eisenverhüttung, eben Kanonenguss, entsprechende Ingenieurskunst, die dafür erforderlich war und so weiter. Das heißt, es entstand nun ein Bereich über diese militärische Produktion. Man könnte gewissermaßen schon von einer Früh- oder Protoform eines militärisch-industriellen Komplexes sprechen, der herausgelöst war aus der agrarischen Reproduktion. In dem Kontext entstand dann auch in etwas, nämlich die Mobilisierung oder die Entfesselung des Geldes, der Geldform, die laut Marx in diesen alten agrarischen Gesellschaften eigentlich bloß eine Nischenform war, nicht so was Flächendeckendes, wie wir es heute kennen. Das heißt, diese herausgelöste militärisch-industrielle Komplex, ausgehend von der Kanonenproduktion und der damit verbundenen militärischen Revolution, das erforderte eine über die bisherige dezentrale feudal-agrarische Struktur hinausgehende gesellschaftliche Organisation, nicht nur im proto-industriellen Sinne, sondern auch im Sinne einer Instanz, die anfängt, die Gesellschaft diesen Zweck zu unterwerfen und dafür ein Mittel mobilisiert, das bis dahin randständig war, nämlich das Geld. Geld und Kanonen sozusagen als ein Zusammenhang, um diese über die bisherigen Reproduktionsverhältnisse hinausgehende, davon abgelöste, diesen Gegenstand dieser militärischen industriellen Revolution zunächst mal überhaupt mobilisieren zu können. Das bedeutete, es entstand auch, ich mag es jetzt ein bisschen verkürzen, weil ich will mich ja da nicht ewig aufhalten, sowas wie der moderne Staat, der Staatsapparat, erstmal als die sich bürokratisierende Geldbeschaffungsmaschine dieser frühmodernen Fürsten, die sich allmählich transformierten, Fürsten und Königtümer, in moderne Staatsgebilde. Also ein Prozess, ja, Herausbildung dieser protestantischen Ideologie, die dann auch vom Katholizismus übernommen wurde, in der Gegenreformation, militärische Revolution, Entstehung eines proto-militärisch-industriellen Komplexes, Herausbildung moderner Staatlichkeit als diese Maschine, gesellschaftliche Maschine, die etwas auf den Weg bringt, was ihre Protagonisten selber nicht wussten, was nicht ihrem unmittelbaren Zweck entsprochen hat, aber was geschehen ist, ist eben diese Entfesselung der Geldform, Geldbeschaffung als Zweck, der sich schließlich zu einem Selbstzweck gemausert hat. Aus Geld mehr Geld machen und dafür Menschen, ja, sozusagen unterwerfen unter diesen Zweck, sie dafür tätig werden lassen. Zunächst mal in der zwangsweisen Monetarisierung der bisherigen Naturalabgaben, ein Prozess, der über Jahrhunderte ging. Monetarisierung hieß eben, ja, die haben jetzt nicht mehr 5 Hühner und 3 Schweine oder irgendwelche Frondienste auf dem Gut des Feudalherrn, sondern Gulden, Taler und so weiter in einer bestimmten Zeiteinheit abzuliefern für diesen neuen, abgelösten Zweck dieser entstehenden militärindustriellen Maschine. Und das hieß natürlich, es hat sich auch die Produktionsgrundlage verändert. Schließlich gingen die entstehenden modernen Staaten selber dazu über, diese Produktion für die Geldbeschaffung in Verbindung mit der Produktion dieser proto-militärischen Industrie selber in die Hand zu nehmen. Auch zwangsweise. Arbeitshäuser, Manufakturen, staatliche, Einübung von diesem neu entstehenden Zusammenhang von Arbeit, jetzt aber in einem neuen, herausgelösten Kontext aus der bisherigen Reproduktion und Geld. Geld als diese Geldbeschaffungsmaschine, die zu einem gesellschaftlichen Selbstzweck wurde. Dahin waren natürlich dann auch die entsprechenden Instanzen involviert. Das war nicht nur der Staat, unter dessen Dach das zunächst ablief. Da entstand dann übrigens auch im 17. Jahrhundert der Begriff politische Ökonomie. Damit war noch ganz unmittelbar gemeint, diese entstehende Geldvermehrungsmaschine, die Menschen unter eine fremdbestimmte Tätigkeit, die Arbeit zwingt, die protestantisch legitimiert wurde, ideologisch, und die sozusagen ihre Verwalter oder zunächst bürokratischen Instanzen hatte. Also zum Beispiel staatliche Steuereintreiber, Verwalter von staatlichen Latifundien, sich kapitalisierende Agroproduktion. Denn was hier entstand, ich sage es jetzt mal gleich, ist natürlich Kapitalismus, etwas, was es vorher so nicht gegeben hat. Und dann eben auch Manufakturdirektoren und so weiter. Aus dieser ganzen Mischpoke entstand schließlich sozusagen das moderne Unternehmertum. Nicht? Das ist sozusagen so der Take-off. Jetzt sehr verkürzt, sehr holzschnittartig dargestellt. Man könnte dem auch im Einzelnen noch nachgehen. Das Material liegt durchaus vor bei den Historikern. Es wird nur nicht so zusammengebracht, wie ich das jetzt sehr eben thesenartig gebracht habe, weil das natürlich ein Schlag ins Kontor wäre. Es würde ja die ganze Legitimationsgrundlage zerstören, die diese wunderbare, warenproduzierende Moderne sich gibt. In der ideologischen Entwicklung gab es dann eine Transformation vom Protestantismus zur sogenannten Aufklärungsphilosophie oder eben dieser Epoche der Aufklärung. Ich kann das jetzt nicht im Einzelnen darstellen, da reicht natürlich der Raum nicht, aber ein Punkt für das Thema ist wichtig: Die Aufklärung hat vom Protestantismus ganz eindeutig dieses positive Arbeitsethos geerbt und übernommen. Also, Orberton, Orberton, das war sozusagen auch das Ethos der Aufklärung. Und man kann es durchaus in den Texten der Aufklärer im Einzelnen finden, wie man übrigens auch andere unschöne Momente finden kann, von der Misogynie über den Antisemitismus, den Rassismus und so weiter. Also alle Ingredienzen der modernen Ideologiebildung, die man später schön davon abtrennen wollte, die finden sich schon in diesem Korpus der Aufklärungsphilosophie. Und die Grundlage ist eben die Positivierung dieser Arbeit, dieser entstehenden, immer noch in entstehenden begriffenen Arbeit. Ja, und jetzt mache ich gleich einen Sprung ins 19. Jahrhundert, nämlich zu unserer guten alten Arbeiterbewegung. Die hat sozusagen in ihrer Eigenlegitimation von der Aufklärung wiederum auch dieses Arbeitsethos oder diese Arbeitsideologie geerbt. Sie wollte sich damit legitimieren. So wie vorher das entstehende Bürgertum, das sich auslöste sozusagen aus diesem ursprünglichen Prozess, in dem das entstand, was man damals noch politische Ökonomie genannt hat, sozusagen das freie Unternehmertum, das sich von dieser staatlichen Käseglocke sozusagen befreien wollte, war auch nötig für die Entfesselung der Konkurrenz als einer Funktionssphäre dieser entstehenden neuen Art von Vergesellschaftung oder Ökonomie. Das hat sich ja auch legitimiert gegen die feudalen Schmarotzer, gegen die Geistlichkeit und den Adel. Das waren sozusagen diejenigen, die hier bloß arbeitslos Einkommen hatten, während also das entstehende Bürgertum sich selber legitimieren wollte, dass es selber auf den Grundlagen, die es selber nicht mehr durchschaut hat, in denen es entstanden war, sozusagen Arbeit repräsentiert. Und in gewisser Weise komme ich jetzt gleich drauf, in der Tat repräsentiert das Kapital die Arbeit in einem ganz bestimmten Sinne. Und die Arbeiterbewegung hat jetzt genauso wenig diesen Gesamtprozess durchschauend, sich selber auf dieser nun einmal entstandenen Grundlage auch positiv legitimiert. Das heißt nach dem Motto, aha, die Unternehmer, die Kapitalisten, die legitimieren sich gegenüber dem vorherigen, diesem Feudaladel und der Geistlichkeit mit der Arbeit, die sie repräsentieren. Aber was sie da repräsentieren, das sind ja wir. Ja? Und wir machen diese ganze Manöver. Ja? Wir schaffen alle Werte. Und die Werte, das ist eigentlich diese Geldvermehrungsmaschine. Diese Geldvermehrungsmaschine, die da entstanden ist. Dieser Selbstzweck, auf den ich gleich kommen werde. Das heißt, die entstehende Arbeiterbewegung, zumindest des 19. Jahrhunderts, vorher war es nicht ganz so, da komme ich auch gleich nochmal drauf, die hat sich auf dem Boden dieser einmal entstandenen neuen Art von Ökonomie, Vergesellschaftung, auf dem Boden dieser Arbeitsabstraktion und des Geldes, der Geldvermehrung sozusagen einrichten wollen. Die wollte hier anerkannt werden. Arbeiterbewegung war ein Kampf um Anerkennung, einmal als Staatsbürger, dieser sozusagen aus der politischen Ökonomie der ursprünglichen herausgegangenen modernen Staatlichkeit und als Geldverdiener, als Leute, die auf dem Boden dieser Geldmaschine existieren und natürlich die eigene Legitimation, die Grundlage des Ganzen, die Arbeitsabstraktion, die Realabstraktion Arbeit. Dieser ursprünglich aus dem Leben herausgelöste Bereich dieser sogenannten Ökonomie, der nun zur flächendeckenden Anforderung zum allgemeinen Zwangsverhältnis geworden ist. Also Kampf um Anerkennung auf dem Boden dieser Verhältnisse und nicht gegen sie oder zu ihrer Überwindung. Also wenn ihr in eurer Kampagne hier gegen Arbeitswahn und Staat, nicht, der Zusammenhang existiert, aber das war sozusagen erstmal für die alte Arbeiterbewegung der Kampf um Anerkennung in diesen Kategorien, auf dem Boden dieser Kategorien. Und jetzt komme ich zum alten Marx. Also der gute Marx, der hat natürlich einerseits eine doch sehr viel weitergehende Option der Kritik gehabt. Er hat ja das meiste auch durchschaut, also wenn auch nicht die historische Genesis, da hat er sich nicht so im Einzelnen drum gekümmert. Es gibt das Kapitel über die ursprüngliche Akkumulation im Kapital, wo er durchaus sagt, also das ist in die Annalen der Menschheit mit Blut und Feuer geschrieben. Das war ein Zwangsverhältnis, ein Hineinfoltern in die Arbeit der Menschen. Ja? Ein Hineinfoltern, so drückt er sich wörtlich aus. Aber diesen ganzen Kontext dieser militärischen Revolution und diese Geschichte, die das Ganze war, da hat er sich wenig damit befasst. Aber klar war für ihn eigentlich, dass diese Art von Arbeit, ich werde gleich seinen Begriff dafür nennen, dass das etwas Negatives ist, dass das ein Zwangsverhältnis ist. Und es war für ihn noch weitgehend identisch mit der Lohnarbeit. Auch darauf komme ich gleich. Aber er hat dann in dem Sinne durchaus gesagt, auch gegenüber dieser alten Arbeiterbewegung, eure Parole, die darf eigentlich nicht sein, ein gerechter Lohn für ein gerechtes Tagewerk. Ja, was ist das für eine Parole? Das ist die heute gängige, das ist die sozialdemokratische Parole in der ganzen Welt. Und gleich mal ein polemischer Schlenker, ich fürchte die radikale Linke oder große Teile davon, die bewegen sich wieder in Richtung einer Sozialdemokratisierung. Gerade unter diesem Druck von Krisenverhältnissen, umso besser finde ich es, dass ihr sowas macht wie gegen diese Arbeitsideologie und diese entsprechende Staatlichkeitsideologie da anzutreten. Also, Marx hat das, was dann gang und gäbe wurde, eigentlich radikal kritisiert. Und er hat dann gesagt, ja, eure Parole müsste eigentlich sein, nieder mit der Lohnarbeit. Aber nieder mit der Lohnarbeit, dahinter steht eigentlich eine begriffliche, theoretische Bestimmung und eine konkrete Analyse von Marx, die den Arbeitsbegriff überhaupt negativ bestimmt. Also Lohnarbeit ist sozusagen die Basis dessen, was er dann genannt hat, abstrakte Arbeit. Der Begriff der abstrakten Arbeit, gleich zu Beginn des ersten Bandes des Kapital eingeführt, ist nur eine ganz eigentümliche Geschichte. Weil der Begriff, also wenn man das liest, wenn man das wirklich relativ unbefangen liest, der Begriff bei Marx ist eigentlich rein negativ bestimmt. Man kann da beim besten Willen nichts Positives, keine Identifikationsbasis da herauslesen. Aber genau das hat eigentlich der Arbeiterbewegungsmarxismus gemacht. Man kann dazu sagen, Marx hat passagenweise über sein ganzes Werk verteilt, durchaus auch sowohl negative als auch positive Bezüge zum Arbeitsbegriff hergestellt. Er hat allerdings nie diesen Begriff der abstrakten Arbeit positiviert in irgendeiner Weise. Und das ging nicht nur im Arbeiterbewegungsmarxismus so, diese Positivierung, sondern das hat sich durchgezogen bis zum sogenannten Realsozialismus. Das ist jetzt hier vom Altersdurchschnitt her wohl nicht mehr sozusagen die Lebenserfahrung, aber wer vielleicht noch die Ökonomielehrbücher der alten DDR findet oder zu Hause hat, da ist der Begriff der abstrakten Arbeit rein positiv als eine Art technokratische Kategorie bestimmt, wie man den Wert messen soll. Die Grundlage der ganzen Planbürokratie ist ganz positiv abstrakte Arbeit. Das ist eigentlich ein Schlag ins Gesicht der marxischen Theorie. Ja, also bei Marx eindeutig negativ und er sagt, abstrakte Arbeit ist eigentlich das Wesen des Kapitals oder ist es seine Substanz? Die Frage ist nun, wie man eigentlich in dieser Hinsicht von abstrakter Arbeit sprechen kann. Ich möchte jetzt ganz kurz drei Ebenen aufmachen, inwiefern an sich schon Realabstraktion Arbeit diese Abstraktion sozusagen real ist. In Verbindung mit dieser entstandenen, herausgelösten Ökonomie oder Kapitalismus. Erstens ist es eben tatsächlich die Herauslösung der abstrakten Arbeit, einer bestimmten Art von Tätigkeit, die alles unter sich begreifen kann, egal was da gemacht wird, aber eben herausgelöst aus allen anderen Lebensbereichen und Lebenszusammenhängen. Darüber ist erst der moderne Arbeitsbegriff als ein besonderer Raum definiert. Das heißt, man kann es gelegentlich auch in gewerkschaftlichen Überschriften noch finden, wenn zum Beispiel es heißt Arbeit und Leben. Ja, was heißt denn das? Arbeit ist was anderes als Leben. Arbeit ist getrennt vom wirklichen Leben der einzelnen Menschen, obwohl sie ihre Lebenszeit großenteils dafür opfern müssen. Oder Arbeit und Freizeit heißt eigentlich, Arbeit ist eine Zwangstätigkeit. Ist Freizeit der Rest sozusagen, da kann man scheinbar tun, was man will. Also da ist man frei zu bestimmen, was man tut, aber in der Arbeit eben gerade nicht. Und dieser Zwangscharakter, dass man eigentlich Arbeit oder bei Marx abstrakte Arbeit von vornherein als Zwangsarbeit bestimmen muss, da klingt wieder durch der ursprüngliche antike Begriff das, was der Sklave tut, nur dass sich das jetzt verallgemeinert hat. Nicht? Unter dem Begriff der abstrakten Arbeit fallen ja auch die Manager, die politische Klasse, alle eigentlich. Nicht? Es ist ein Allgemeinheitsbegriff. Also diese herausgelöste Sphäre, die alle anderen dominiert und sich als Zwangsverhältnis darstellt. Also das Mikro wieder dran machen. Ich setze mich irgendwie. Ah ja, okay, ich hab's. Also jetzt, ja. Also ich muss weniger gestikulieren. Und das drückt sich auch aus in dem Spruch, der auch selbstverständlich uns heute erscheint, in die Arbeit gehen. Das heißt ja, man geht aus seinem Lebenszusammenhang, in dem man einigermaßen bei sich selber ist, hinaus in einen Funktionsraum, den man nicht unter Kontrolle hat, der was Fremdes ist und gleichzeitig aber einen Großteil der Lebenszeit verschlingt. Und jetzt komme ich nochmal zurück zu dem, was vor der alten Arbeiterbewegung war, vor diesem Arbeiterbewegungsmarxismus des 19. Jahrhunderts. Denn es gab eine Geschichte des Kampfes von Menschen, deren Motive wir heute nicht mehr so recht nachvollziehen und empfinden können, aber eins kann man vielleicht verstehen zumindest, die alles wollten, bloß nicht sich diesen neuartigen, monströsen Zwangsverhältnis abstrakter Arbeit zu unterwerfen, die also lieber Gras gefressen haben. Wo also die Flucht aus diesen Zwangsdisziplinierungsanstalten dauernd stattgefunden hat. Wo noch im 18. Jahrhundert ein englischer Unternehmer gesagt hat, ja, man kann eher den Hirsch vor einem Flug spannen, als dass man diese Leute daran gewöhnen könnte, an diese Arbeitsdisziplin, die wir aber brauchen für unser Fabriksystem. Also das wurde noch als Ungeheuerlichkeit erlebt, übrigens auch, es bedeutete ja, sich zu verkaufen und dann keine Kontrolle mehr über die Tätigkeit zu haben. Und das wurde damals noch bis tief ins 18. Jahrhundert hinein gleichgesetzt mit Prostitution. Sich prostituieren. Das, wonach heute alle schreien, Arbeit, Arbeit, als Lebenszweck und als das, was man braucht. Ja, fremdbestimmt, und jetzt kommt der Punkt, das hat natürlich auch diese alte, positiv auf die Arbeit bezogene Arbeiterbewegung erfahren und empfunden. Fremdbestimmt. Aber in welchem Sinn? Fremdbestimmt nicht durch die abstrakte Arbeit selber. Was war die eigentlich? Sozusagen die Tätigkeit für einen abstrakten Selbstzweck. Für die Logik aus einem Taler zwei machen. Aus einem Dollar, aus einem Euro zwei machen. Diese Geldverwertungsmaschine des Kapitals. Und da war dann der Gedanke, also die Arbeit, das ist ja ontologische Grundlage, Menschheitsbedingungen, Grundlage. Wir sind diejenigen, die das machen. Also müssen wir uns befreien, wovon? Nicht von der abstrakten Arbeit selber und von der Geldform, auf den Zusammenhang komme ich auch gleich, sondern von denen, die das Ganze repräsentieren, von den Kapitalisten. Die heimsen doch das alles ein, die Früchte der Arbeit. Nun, solche Passagen finden sich bei Marx, aber es finden sich auch ganz andere. Wenn Marx nämlich erkennt, ja, diese Kapitalisten oder später dann die Manager, die bloßen höheren Angestellten dieses Funktionsraums abstrakter Arbeit, die sind ja gar nicht diejenigen, die sozusagen das Ganze verknuspern, die das für sich, für ihr Wohlbefinden machen. Denn der berühmte Mehrwert, der hier entsteht, aus Geld mehr Geld machen, der muss ja größtenteils reinvestiert werden unter dem Druck der Konkurrenz. Was heißt das? Der Mehrwert, das zusätzliche Geld aus 1 Euro 2 machen, da muss von dem zweiten Euro der große Teil wieder zurückgeführt werden in dieselbe Maschinerie der Verwertung. Das heißt, es handelt sich eigentlich nicht um einen Zweck für irgendjemand, sondern um einen, jetzt kommt der berühmte Ausdruck von Marx, fetischistischen Selbstzweck. Dieser Selbstzweck, der wird von ihm auch genannt, abstrakter Reichtum. Bloß abstrakter Reichtum in dieser Geldform, was gleichzeitig bedeutet, aus Geld mehr Geld machen, aus Arbeit mehr Arbeit machen. Eine endlose Bewegung, die eigentlich keinen sinnvollen Zweck hat, die völlig irrational ist, die auch letztendlich nicht dazu dient, dass irgendjemand ein besonderes Wohlbefinden davon hat, sondern eben diese Selbstzweckhaftigkeit. Deswegen sagt Marx übrigens auch gleich zu Anfang des Kapitals eben, das sind bloß die Funktionäre, wie übrigens auch die Staatsagenten auf einer anderen Ebene bloß Funktionäre dieses abstrakten Selbstzwecks sind, oder sie sind Charaktermasken, Personifikationen ökonomischer Verhältnisse. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, wenn das so ist, dann sind natürlich die LohnarbeiterInnen, die auch nichts weiter wollen, als die Verwertungsmaschine in Gang zu halten und dabei sozusagen anerkannte Funktionäre in ihrem Part zu sein, ne? Die sind dann eigentlich auch bloß Charaktermasken des Kapitals. Sozusagen die Charaktermaske, wie das Marx dann nennt, des variablen Kapitals, des Kapitalbestandteils, der die Mehrwertschöpfung erzeugt. Und darauf waren wir ja auch stolz, geradezu. Ne? Also man sieht schon, hier ist ein ungeheures Dilemma angelegt. In der Einschätzung, in der begrifflichen Bestimmung und in der Analyse dessen, was hier eigentlich vor sich geht. Und die weitergehende Option von Marx, die ja hier jetzt durchscheint, das ist eben letztendlich die radikale Kritik der Kategorie Arbeit selber, dieses Begriffs der abstrakten Arbeit, der eben diese Negativität sozusagen ausmacht. Ja, und der betriebswirtschaftliche Funktionsraum dieses abstrakten Selbstzwecks, das ist das, worin sozusagen diese Arbeit stattfindet. Das ist die abstrakte Fließzeit der Betriebswirtschaft, das geht von vornherein gegen die Bedürfnisse der Produzenten. Da geht es zum Beispiel der absurde Kampf um Pausen, ja, dass sozusagen schon eine Pause ein Abzug von dieser abstrakten Fließzeit ist und deswegen das Ganze möglichst minimiert werden soll. Bis hin zur Pinkelkontrolle, nicht? Bis hin zum Extremfall, dass in irgendwelchen, nicht nur in den USA, auch in Europa, an Supermarktkassiererinnen Windeln ausgegeben werden, damit sie bloß nicht sozusagen Diebstahl an der Tätigkeit für den abstrakten Reichtum begehen. Nur der Kampf um den Krankenstand, dass man noch in die Maloche geht, wenn man kaum noch laufen kann, nicht? Aber auch sozusagen das funktionale Ambiente, die Negativästhetik, die das ist, ja, die auch diesen abstrakten Selbstzweck ausdrückt. Würden Menschen etwas tun, was sie selbstbestimmt machen, auch was Gesellschaftliches, ja, was über einen kleinen Rahmen hinausgeht, da würden sie sich doch in diesem Raum, in dem sie das tun, es sich möglichst schön machen, ja, es sich sozusagen gut gehen lassen dabei, ja, und nicht das, Das macht aber diese Abgetrenntheit, diese Abstraktheit, diese Realabstraktheit aus. Man muss sich nur eine Fabrik oder ein Gewerbegebiet anschauen, das tut schon den Augen weh. Nicht? Das ist ein schmerzhafter Raum, nicht? Der sozusagen dieser Leidensraum, was aus der christlichen Leidensmetaphysik geworden ist. So, der zweite Aspekt jetzt, Abtrennung dieses Funktionsraums war der erste. Der zweite, das beschreibt Marx ganz lang und breit, schon im ersten Kapitel, das ist die Gleichgültigkeit gegenüber dem konkreten Inhalt dessen, was da gemacht wird, was da produziert wird. Da kommt jetzt diese, was ich zu Anfang gebracht habe, diese Subsumption unter den Arbeitsbegriff von völlig ungleichnamigen Dingen. Ja. Es ist egal, es muss den Funktionären egal sein, ob hier Schokoladentörtchen oder Handgranaten produziert werden, ob es um Pflegedienste geht oder Autoteile, das wird alles subsumiert unter die gleiche, identische Logik der abstrakten Arbeit. Und diese Gleichgültigkeit, die gibt es nicht nur seitens der juristischen Eigentümer, bei Aktionären zum Beispiel, die wissen oft gar nicht mal, was da überhaupt produziert wird. Nicht? Die haben ja nur einen Geldtitel, einen Finanztitel auf dieses Unternehmen und das Kapital, das geht eben immer dahin, wo es den meisten Profit kriegen kann. Das heißt, es gibt ständige Umwälzungen und Umgruppierungen und denen muss das völlig egal sein, was hier produziert wird. Das gilt natürlich auch fürs Management und letztlich aber auch für die LohnarbeiterInnen selber. Denn sie müssen, so wie das die Aufgabe der Funktionäre, der vorgesetzten Funktionäre ist, Geld zu machen, um diese Geldverwertungsmaschine in Gang zu halten, die gleichzeitig diese Arbeitsmaschine ist, so müssen die Lohnarbeiterinnen Geld verdienen, um überhaupt leben zu können. Ja, so entsteht auch im LohnarbeiterInnenbewusstsein diese heilige Dreieinigkeit sozusagen, Arbeit haben, Geld verdienen, Waren kaufen können. Und die Abstraktheit, die Gleichgültigkeit gegenüber dem Inhalt, das ist natürlich bis zu einem gewissen Grad bewusst. Und auch die destruktiven Voraussetzungen und Folgen, die Konsequenzen, komme ich auch gleich noch drauf. Aber gegen diese bessere Einsicht steht eben ja, die Akzeptanz des Zwangsverhältnisses. Ja? Es gibt nichts anderes. Ich muss Arbeit haben, und das gilt für alle, sogar für diejenigen, die das Zwangsverhältnis kritisieren wollen. Ja. Erstmal, man kann nicht leben in dieser Gesellschaft, die bestimmt ist, die usurpiert ist von dieser herausgelösten Ökonomie des Kapitals, ohne Geld zu verdienen, das heißt eben ohne Arbeit zu haben, diese abstrakten Arbeit unterworfen zu sein. Das ist übrigens auch, wenn man das jetzt im Alltag sozusagen agitatorisch machen will, ja, darauf aufmerksam zu machen, da kommt eine ziemliche Zwiespältigkeit raus. Ich habe das mal probiert, ich habe lange Jahre, Jahrzehnte im technischen Bereich einer Tageszeitung gearbeitet. Gerade in dem Bereich, wo diese Prospekte mittlerweile mit Pressluftsystemen in die Zeitung reingeschossen werden, also Reklameprospekte. Und ich habe da immer versucht, den Leuten das zu verklickern und zu sagen, jetzt überlegt doch mal, nicht, was ihr hier macht, das ist doch, ihr vergeudet euer Leben. Ja? Ich habe es dann so in die Metapher gebracht, angenommen, ihr sterbt jetzt, ja, und es gibt doch ein Leben nach dem Tod, ihr kommt vor den Totenrichter und er fragt euch, was hast du mit deinem Leben gemacht? Und du musst sagen, ich habe 10 Milliarden Möbelprospekte da reinschießen lassen. Ja? Und dann kommt natürlich, was war die Reaktion dann? Ja? Die war eine doppelte, nämlich zum einen, ja das stimmt schon, und zum anderen, aber das ist doch unser Geld. Ja? Und aber trotzdem wurde ich da noch lange Jahre begrüßt, hallo Bobby, machen wir wieder sinnlose Arbeit heute. Also zumindest so weit war es dann bewusst. Jetzt komme ich zum dritten Aspekt. des Begriffs der abstrakten Arbeit, nämlich, dass es ja nicht bloß die subjektive Gleichgültigkeit gegenüber dem Inhalt ist, sondern es findet auch sowas statt in diesem betriebswirtschaftlichen Funktionsraum wie eine objektive Reduktion auf abstrakte Arbeit. Das erscheint zunächst mal als ziemlich seltsam oder absurd, denn produziert wird ja immer was Bestimmtes, was Konkretes. Man kann sagen, es ist gleichgültig, ob Schokoladentörtchen oder Handgranaten, aber es ist immer was Konkretes, das erfordert bestimmte konkrete Arbeitsgänge. Marx nennt es dann die konkrete Arbeit, aber die ist laut Marx bloß die Erscheinungsform, gesellschaftlich gesehen, dieser abstrakten Arbeit, eben weil es gleichgültig ist, was hier produziert wird. Ja, und wie sieht nun die wirkliche, die Reduktion auf abstrakte Arbeit aus? Es ist egal, was produziert wird. Es ist egal, welche konkreten Tätigkeiten dafür notwendig sind. Worauf es einzig und allein gesellschaftlich ankommt, ist das, was dann übrig bleibt, wenn man diese Abstraktion vollzieht, nämlich die Verausgabung abstrakt menschlicher Energie. Marx nennt es dann ja die Verausgabung von Nerv, Muskel, Hirn schlechthin, unabhängig, getrennt betrachtet vom Inhalt. Und das ist nicht bloß eine subjektive Betrachtung, das ist auch das, was er ein gesellschaftliches Geltungsverhältnis nennt. Und so verhalten sich auch die Menschen, sowohl die Anleiter, die Funktionäre, als auch die Produzenten, nämlich nicht nur die subjektive Gleichgültigkeit und dieser absurde, destruktive Abstraktionsraum, sondern es ist auch handgreiflich spürbar, es geht bloß um die maximale Verausgabung abstrakt menschlicher Energie. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, da kommt jetzt dann wirklich die Irrationalität voll zum Ausbruch. Ja? Aber wie stellt sich die dar? In was ganz selbst, scheinbar auch wieder Selbstverständlichen, nämlich diese Absurdität, diese irrationale Abstraktion, Realabstraktion, diese Reduktion auf Verausgabung abstrakt menschlicher Energie, überträgt sich auf die Produkte. Und Marx macht es am Beispiel eines Tisches. Da kommen wir jetzt schon wieder in den quasi- oder pseudo-religiösen Bereich. Marx sagt nämlich, als Resultat abstrakter Arbeit wird der Tisch zu einer sinnlich-übersinnlichen Angelegenheit. Er bekommt theologische Mücken, wie er es nennt. Und was heißt das? Im gesellschaftlichen Geltungsverhältnis, das, was für die gesellschaftlichen Beziehungen dieser Gegenstand, der von abstrakter Arbeit produziert worden ist, was er da ist er überhaupt kein Tisch. Nicht dieser konkrete Gebrauchs- und Bedürfnisgegenstand, sondern er ist was anderes. Er ist gesellschaftlich gesehen eine Repräsentanzmenge vergangener abstrakt menschlicher Energie. Und woran merkt man das? An dem Tisch hängt ein Zettelchen oder da ist ein Kleber drauf, da steht drauf 100 Euro. Jetzt die 100 Euro, dieser Ausdruck ist zunächst mal der Preis, die ideelle Vorstellung, dass der Tisch bloß eine vergangene Menge abstrakter Arbeit repräsentiert. Jetzt sieht man auch den inneren Zusammenhang zum Geld, wie er in dieser herausgelösten Ökonomie sich hergestellt hat. Denn die Masse der Waren, der produzierten Dinge, die allesamt gesellschaftlich nur da sind, um abstrakt eine bestimmte vergangene Masse, Menge abstrakter Arbeit zu repräsentieren, den sieht man das ja nicht unmittelbar an. Deswegen haben sie ja dieses Zettelchen. Ne? Gültig sind wir nicht als das, was wir scheinen, als Tisch, sondern als was anderes. Aber es gibt eine Gegenständlichkeit, die sozusagen diesen abstrakten Wert, der das ist, abstrakter Wert ist nichts anderes als der Ausdruck für diese vergangene Menge abstrakter menschlicher Energie. Da gibt es eine Ware, die von allen anderen getrennt ist, die historisch herausgelöst worden ist aus dem allgemeinen Warenpöbel, wie Marx das nennt, das ist das Geld. Und das Geld hat nun gar keinen Gebrauchswert mehr oder keinen Bedürfniswert, Gegenständlichkeit mehr, wie der Tisch oder die Milch oder das Auto oder was weiß ich, sondern das Geld hat einzig und allein den Gebrauchswert, den abstrakten Wert aller anderen Wertgegenstände auszudrücken. Es ist sozusagen die inkarnierte abstrakte Arbeit. Und insofern, wenn man sagt, aus einem Euro zwei machen, aus Arbeit mehr Arbeit machen, kann man jetzt vielleicht verstehen, was dieser Zusammenhang ist. Nur ist es dann ein sehr fremder Blick auf unsere Normalität. Und jetzt wäre natürlich noch zu klären, worum es bei der ganzen Sache geht, ist ja nicht einfach abstrakten Wert darzustellen, sondern aus einem Euro zwei machen, da steckt ja diese berühmte Mehrwertgeschichte drin. Dann kann man jetzt wieder nochmal einen Rückblick machen auf den Arbeiterbewegungsmarxismus. Das hat er natürlich gesehen. Und was ist die Grundlage dieser ganzen Veranstaltung? Ja, dass so wie das Geld die allgemeine Wertgegenständlichkeit, die Inkarnation der abstrakten Arbeit im gesellschaftlichen Geltungs- oder Gültigkeitsverhältnis ist, so ist die menschliche Arbeitskraft die besondere Ware, die in der anderen Hinsicht ausgesondert ist, nämlich sie ist der Träger dieser Verwertungsbewegung. Die menschliche Arbeitskraft, einmal zur Ware gemacht, die auf Arbeitskräftemärkten verkauft und gekauft wird, die ist die einzige Ware, die mehr Wert produzieren kann, als sie selber gekostet hat. Denn die Kosten dieser wahre Arbeitskraft, die sozusagen stückweise, tageweise, lebensweise in gewisser Weise vermietet wird oder verkauft wird an die Kapitalrepräsentanz, diese Kosten, das sind die Reproduktionskosten der Arbeitskraft selber, was sie mindestens braucht, um sich reproduzieren zu können. Das mag schwanken, darauf gehe ich jetzt nicht ein, aber im Großen und Ganzen ist es das. Und diese Arbeitskraft, die kann mehr abstrakte menschliche Energie in diesem betriebswirtschaftlichen Funktionsraum verausgaben, als sie kostet. Das ist die Grundlage dieser Mehrwertproduktion. Soweit hat es auch der Arbeiterbewegungsmarxismus gesehen. Aber die Schlussfolgerung daraus war, aus denselben Gründen, die ich vorhin schon erläutert habe, man hat nicht gesehen, dass sozusagen, wenn man den wahren Charakter der Arbeitskraft negiert, dass man dann die gesamte Veranstaltung abstrakte Arbeit, universeller Markt und so weiter, universeller Warencharakter der Reproduktion, das Geld als universelles Medium dieser ganzen Veranstaltung, dass man das damit dann auch negiert. Denn erst in der Moderne, erst im Kapitalismus, erst in dieser herausgelösten Ökonomie ist dieses ganze Verhältnis ja flächendeckend geworden. Dieser Selbstzweck des abstrakten Reichtums. Das heißt, erst durch den wahren Charakter der Arbeitskraft, dass die Arbeitskraft selber zur Ware gemacht worden ist, sind auch alle anderen Gegenstände, Produktionsgegenstände, zu Waren gemacht worden. Und das heißt jetzt natürlich dann diese Option der alten Arbeit, und der Staat ist natürlich die allgemeine Verwaltungsinstanz dieser Kapitalökonomie. Das heißt, wenn man jetzt den wahren Charakter der Arbeitskraft irgendwie negiert, aber alle Funktionssphären, die daraus resultieren, übrig lässt und sich auf dem Boden sozusagen einrichten will, dann kann man letztlich auch den wahren Charakter der Arbeitskraft nicht überwinden. Der bleibt dann bestehen. Also man kauft sich das ein, und so ist dann aus der Arbeiterbewegung eben diese Sozialdemokratie geworden, mit dem Inbegriff Kommunismus, auf den gehe ich jetzt gar nicht weiter ein, die also alle diese Kategorien, die den Zusammenhang der abstrakten Arbeit bilden, für sich reklamiert hat, statt sie radikal zu kritisieren. Ja, jetzt komme ich zum letzten Punkt, oder fast letzten, nämlich zum Problem der Krise. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, wenn der Alltagsverstand die Milliarden von Normalos, die sich nicht mit den Hintergründen, mit der begrifflichen Bestimmung, mit der Analyse des Ganzen befassen, sondern einfach da drin existieren, wenn die nichts anderes wollen als Kapitalismus, das heißt Arbeit haben, Geld verdienen, Waren kaufen, dann müsste es doch ewig weitergehen können. Zwar als Zwangsverhältnis, zwar unter all diesen sozusagen dieser Verallgemeinerung, dieser Leidensmetaphysik, aber es müsste doch sozusagen, ja, keine Grenze haben. Und jetzt kommt ein Problem, das sozusagen in dieser Verwertungsökonomie, in dieser Verwertungsbewegung selber steckt. Und zwar, bis jetzt konnte es ja so scheinen, wir haben vom Tisch gesprochen, nicht? Da gibt es also den Arbeitsaufwand, die Verausgabung abstrakt menschlicher Energie, sagen wir 10 Minuten in einer halbautomatisierten Fabrik oder meinetwegen auch eine halbe Stunde, ja, Verausgabung abstrakt menschlicher Energie. Und die wird jetzt von dem Tisch, der davon produziert werden muss, repräsentiert. Und genau so ist es nicht. Im ersten Band des Kapital kann es zunächst mal so scheinen, weil Marx hier nur die grundsätzliche Logik des Ganzen darstellt. Aber wie der Vermittlungszusammenhang ist der gesellschaftliche, das kommt erst später. Und im dritten Band wird dann sichtbar, aha, so ist es ja gar nicht, sondern es passiert eigentlich was anderes. Es wird gar nicht auf dem Markt durch den Verkauf, in dem der Preis, der da dran klebt, realisiert wird, da wird gar nicht der individuelle Aufwand abstrakt menschlicher Energie in der Geldform realisiert. Da passiert was anderes. In Wirklichkeit ist es nämlich so, diese in vielen Tausend, Zehntausend, Hunderttausend Millionen von einzelnen Unternehmen, von einzelnen betriebswirtschaftlichen Funktionsräumen verausgabte abstrakt menschliche Energie, die aggregiert sich gewissermaßen hinter dem Rücken aller Beteiligten zu einem gesellschaftlichen Gesamtaggregat, zu einer Gesamtmasse abstrakter Arbeit, die jetzt sozusagen in der Gesamtmasse der Produkte steckt, in Anführungsstrichen, oder von denen repräsentiert wird. Aber was das einzelne Produkt davon sozusagen repräsentieren kann, das wird erst auf dem Markt entschieden. Und wie wird es entschieden? Durch das, was auf dem Markt stattfindet, nämlich die Konkurrenz. Das heißt, die einzelne Ware oder die Waren des einzelnen Unternehmens, die realisieren nicht die Repräsentanzmenge abstrakter Arbeit oder den Mehrwert, ich sage es jetzt kurz geschlossen gleich, den Mehrwert, der in ihren eigenen vier Wänden produziert worden ist, sondern einen bestimmten Teil des gesamtgesellschaftlichen Mehrwertaggregats. Ich würde sagen, heute des weltgesellschaftlichen Mehrwertaggregats. Und wie viel davon diese einzelne Betriebswirtschaft realisieren kann, das hängt von der Konkurrenz ab, wie weit sie sich in der Konkurrenz durchsetzen können oder kann. Das heißt, dann ist die Frage, wie setzt man sich in der Konkurrenz durch? Indem man billiger anbietet. Da kann man mehr von seinen Waren in die Geldform, Zurückverwandlung realisieren und auf Kosten anderer, die also denen man Marktanteile abnimmt. Wie kann man aber billiger anbieten? Indem man die eigene Produktivität steigert. Wie steigert man die eigene Produktivität? Indem man in seinem eigenen Funktionsraum menschliche Arbeitskraft überflüssig macht. Relativ überflüssig macht. Und durch Anwendung von Wissenschaft und Technologie ersetzt. Das heißt, jetzt kann man natürlich sagen, ja, was heißt das denn? Das bedeutet doch, sozusagen das Kapital oder die Kapitalfunktionäre, die sägen ja an dem Ast dann, auf dem sie selber sitzen. Nun ist aber das Kapital, ja, das ist ja nicht identisch mit diesen Subjekten. Das Kapital ist ein Verhältnis oder ein Selbstzweck des abstrakten Reichtums. Marx hat es übrigens auch genannt, ein Horror für Traditionsmarxisten, das automatische Subjekt der Gesellschaft. Und dieses automatische Subjekt, das hat natürlich keine Reflexion, weil es ja kein denkendes Wesen ist, über, es ist eine Art gesellschaftliche Maschine. Es hat keine Reflexion über seinen eigenen Funktionszusammenhang und dessen inneren Widerspruch. Und die ganzen Akteure, die Teilnehmer an der Konkurrenz, ja, die sehen natürlich nur die Konkurrenz, den Markt. Wie setze ich mich da durch? Ja? Und was die gesamtgesellschaftlichen Konsequenzen sind, ja, darüber sich Gedanken zu machen, das kann man den Ethikern überlassen, nicht? Den Philosophen. Aber um Gottes Willen doch nicht selber, da wird er ja paralysiert, nicht? In der Konkurrenz. Also, zunächst mal die fatale Folge für diese Ökonomie selber besteht darin, dass der Kapitalismus oder das automatische Subjekt sich durch den Mechanismus der Konkurrenz gewissermaßen selber unterhöhlt oder aushöhlt. Durch überflüssig machen der wertsetzenden Substanz der abstrakten Arbeit, der Verausgabung von Nerv, Muskel, Hirn, zuerst relativ, das heißt weniger Aufwand menschlicher Energie pro einzelne Ware, kann kompensiert werden durch die Ausdehnung der Warenproduktion überhaupt, aber schließlich absolut weniger gültige, dem Produktivitätsstandard entsprechende abstrakt-menschliche Energie. Und was heißt das? Man könnte es nennen, eine schrittweise Entsubstantialisierung des Kapitals oder Entwertung des Werts, bis die produzierten Gegenstände ihre von Marx benannte theologisch übersinnliche Qualität allmählich verlieren, objektiv verlieren, weil sie eben nur noch dann sozusagen wider Willen aller Beteiligten nur noch Gebrauchsgegenstände sind und vergangene abstrakte Arbeit, vergangene abstrakt-menschliche Energie nur noch in homöopathischer Dosis, wenn überhaupt, repräsentieren können. Und das ist ein Prozess, der nicht aufzuhalten ist. Er wird ja von der Konkurrenz erzwungen. Und den größten Teil, wenn man es in der üblichen Ausdrucksweise sagen will, vom Kuchen dieses gesamtgesellschaftlichen Mehrwerts, den eignen sich, den ergattern diejenigen Einzelkapitale, die gleichzeitig die Produktionsweise als Ganzes am meisten aushöhlen, indem sie für sich menschliche Arbeitskraft überflüssig machen. So, jetzt resultieren daraus zwei Konsequenzen, die die heutige Lage vielleicht ein bisschen erklären können. Und zwar kann man erstens sprechen, ich würde sagen, von einer doppelten energetischen Basis des Kapitalismus. Das eine ist das, worüber ich jetzt die ganze Zeit gesprochen habe, das ist die abstrakt-menschliche Energie, von Verausgabung von Nerv, Muskel, Hirn. Das sind ja physiologisch gesprochen Verbrennungsvorgänge im menschlichen Körper, die aber diese Gültigkeit für die Wertgegenständlichkeit nur in diesem betriebswirtschaftlichen Funktionsraum haben. Das heißt, wenn ich schlafe, wenn ich spazieren gehe, wenn ich sonst was anderes mache, verbrenne ich auch Energie, nicht? Aber das ist nicht in dem Funktionsraum, also gehört es auch nicht zur Gültigkeit von der allgemeinen Wertgegenständlichkeit der gesellschaftlichen Reproduktion. Diese eine menschliche energetische Basis, die ist verdinglicht in der Geldform. Das Geld als die allgemeine Repräsentanz davon. Die zweite energetische Basis des Kapitalismus, die kommt nun aus diesen von der Konkurrenz erzwungenen Produktivkraftentwicklung. Und was ist da die energetische Basis? Das sind die fossilen Brennstoffe von Kohle Gas und vor allem Öl. Das heißt, man kann so sagen, es gibt hier ein Verhältnis, wie kommunizieren Behörden gewissermaßen. Je mehr abstrakt menschliche Energie durch Produktivkraftentwicklung überflüssig gemacht wird, desto mehr fossile Energie muss angewendet und verbraucht werden. Man könnte die Gesamtveranstaltung sozusagen ironisch bezeichnen als den Kapitalismus als eine Art Verbrennungskultur. Dieser abstrakte Reichtum als Selbstzweck, das ist gleichzeitig eine abstrakte Verbrennungskultur. Jetzt kollidieren aber sozusagen die beiden Momente der energetischen Basis. Die eine Seite, die wirkliche ökonomische, soziale, gesellschaftliche Basis der abstrakt menschlichen Energie, der abstrakten Arbeit, die wird substanziell sukzessive überflüssig gemacht. Daraus versucht sich sozusagen der Prozess der Verwertung in irgendeiner Weise das zu umgehen, daraus zu entfliehen, durch den fiktionalen Vorgriff auf zukünftigen Mehrwert in Gestalt des Kredits und auch von sogenannten Finanzblasen. Das heißt, es wird sozusagen brachliegendes Geldkapital gar nicht mehr für reale Vernutzungsprozesse abstrakter Arbeit im ausreichenden Maßstab gesellschaftlich eingesetzt, sondern es wird sozusagen substituiert oder simuliert die reale, substanzielle Produktion von Wert, von Mehrwert durch die Verlagerung, durch den Zugriff auf zukünftigen Mehrwert, der aber dann natürlich in Form von Kreditketten bedient werden muss. Und bei den Finanzblasen ist es sowieso bloß eben die substanzlose, scheinbare, virtuelle Geldvermehrung durch die Preissteigerung von bloßen Finanztiteln. Also für eine Krisentheorie, da wäre der dritte Band, das Kapital hier wichtig, die marxische Kredittheorie, da kann ich jetzt natürlich nicht drauf eingehen. Also, wenn sich dieser Prozess zuspitzt, und er spitzt sich übrigens schon das ganze 20. Jahrhundert hindurch allmählich zu, die reale Produktion, die Vernutzung abstrakter Arbeit wurde schon längst vor den jetzigen Krisenerscheinungen immer mehr abhängig vom Kredit, weil die toten Vorauskosten, die Finanzierung, die Vorfinanzierung dieses wissenschaftlich-technischen Aggregats auf der Höhe der Produktivkraftentwicklung, das war immer weniger aus realen Profiten der Vergangenheit zu finanzieren, da musste immer mehr der Vorgriff auf die Zukunft gemacht werden. Also, indem das passiert, kommt es sozusagen schließlich zum Reißen der Kreditketten, denn der Kapitalismus kann sich nicht letztendlich selber überlisten. Er ist an diese Arbeitssubstanz gebunden. Das ist die reale Substanz der Verwertung. Es kommt zum Reißen der Kreditketten und zum Platzen der Finanzblasen. Ich möchte hier nur den Ausdruck rausnehmen, der hier bezeichnenderweise verwendet wird, die drohende Kernschmelze des Finanzsystems. Das heißt, die Krise des Geldes selber, indem es eben seine Substanz verliert. Indem es keine realen Wertsubstanz mehr repräsentieren kann, weil die auch in den Waren immer weniger enthalten ist. Und auf der anderen Seite, auf der Seite der fossilen Energie, dieser ständigen Steigerung, die mit dem Rückgang der Arbeitssubstanz verbunden ist, ein Prozess dieser hemmungslosen Verbrennung fossiler Energie, die nach dem Diktat des automatischen Subjekts abläuft, also auch über dem Zwangsgesetz der Konkurrenz, dem Selbstzweck des abstrakten Reichtums. Das führt zur Erschöpfung der Ressourcen und zur Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen. Das kennen wir ja auch. Ne? Und da gibt es nun, je mehr diese äußere Schranke rückt, das erste, die Entsubstantialisierung im ökonomischen Sinn, das wäre die innere Schranke, die sozusagen die Erschöpfung der äußeren Ressourcen, das wäre die äußere Schranke, je näher die rückt, desto verzweifelter Bemühungen gibt es um Ersatz, etwa neuerdings die berühmte Bioenergie, die in Konkurrenz zu Nahrungsmitteln steht, wie ein Schlaglicht, ein wichtiger Faktor für die Revolten im arabischen Raum etwa, aber auch anderswo. Der IWF hat schon, die Weltbank haben schon heraufbeschworen, es wird auf der ganzen Welt solche neuen Lebensmittelunruhen geben, weil eben hier die Lebensmittel sich verteuern durch den inflationären Prozess, wie er von der jetzt staatlich gemachten Finanzblasenökonomie ausgeht, aber auch durch die Konkurrenz mit dem Biotreibstoff und dann natürlich die gemeingefährliche Atomenergie. Und interessanterweise kommt ja daher dieser Begriff der Kernschmelze. Also wir haben sozusagen, wenn man es jetzt metaphorisch nimmt, die Kernschmelze auf der energetischen Basis in dieser doppelten Bedeutung. Kernschmelze des Finanzsystems als Aushöhlung der abstrakten Arbeit durch Produktivkraftentwicklung, Kernschmelze sozusagen der energetischen Basis, nicht nur durch die gemeingefährliche Atomenergie, sondern bildlich gesprochen eben dieser gesamten Verbrennungskultur dieser fossilen Energie. Ja, wir hätten es also mit einer objektiven inneren und äußeren Schranke des Kapitalismus zu tun. Und jetzt kommt natürlich der Punkt, das Ganze löst sich nicht in Wohlgefallen auf. Denn was ich jetzt hier beschrieben habe, das ist über weite Strecken mit Marx übrigens, das ist die objektive Seite, das ist der objektive Prozess, der blind abläuft, blind eben gesteuert von dem Zwangsgesetz der Konkurrenz, da hängen sämtliche Akteure dran, die hier blind agieren, auch die Staatsagenten ganz genauso. Die gute Tante Merkel wäre hier eigentlich ein ganz typischer Staatsagent, der in gar keiner Weise mehr Kontrolle über das Ganze hat, sondern einfach nur noch palliativ reagiert und damit also natürlich letztendlich nichts bewältigen kann. Das gilt natürlich für alle. Das heißt, diese objektive Seite, die kann nur in Zerstörung führen, nicht? In soziale und natürliche Zerstörungsprozesse, in Barbarei war der allgemeine Ausdruck von Marx dafür. Wenn nicht, ja wenn was nicht, wenn nicht eine Gegenbewegung entsteht, die sich diese ganze Scheiße bewusst macht. Das heißt, die bewusst darauf reagiert, die das Ganze ideell nachvollzieht und damit einen Begriff davon gewinnt, eine Analyse daraus machen kann und die Kritik, das was ich eingangs kategoriale Kritik genannt habe, zu formulieren, sich traut. Und das heißt ja erstmal auch ein Bewusstsein in der Gesellschaft dafür wecken, gegen den Alltagsverstand, der mit Zähnen und Klauen an seiner abstrakten Arbeit festhalten will. Ja, und das heißt natürlich letztendlich auch die Neuerfindung daraus, aus dieser Kritik des Sozialismus oder besser Kommunismus, nämlich als eine andere Form des sinnvollen Einsatzes menschlicher und natürlicher Ressourcen, die von diesem Selbstzweck der abstrakten Arbeit, des abstrakten Reichtums und seiner staatlichen Agentur sich befreit. Und das heißt dann natürlich auch ernst zu nehmen, diese Kritik der Realabstraktion. Das geht ja nicht darum, dass man jetzt, wie es manchmal geschehen ist, abstrakte Arbeit durch den Begriff Tätigkeit ersetzt oder sowas. Ist ja genauso abstrakt. Ja? Sondern dass tatsächlich ernst genommen wird, die Differenz, ja, in den verschiedenen Reproduktionsbereichen, dass man hier das nicht alles unter einen abstrakten Funktionsbegriff, den Leisten eines abstrakten Funktionsbegriffs schlagen kann. Das heißt, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Umgang mit toter Materie, der Produktion etwa von Werkzeugen, Maschinen oder Rohstoffen, dem Umgang mit lebenden Dingen, also Pflanzen und Tieren, die Landwirtschaft, den sogenannten, so heißt das in uns, Humandienstleistungen, wie Kinderbetreuung, Pflege, medizinische Versorgung und schließlich der kulturellen und wissenschaftlichen Betätigung. Das kann man nicht unter einen Funktionsbegriff, unter einen Tätigkeitsbegriff fassen. Das ist diese destruktive Realabstraktion, die abstrakte Arbeit. Davon sich zu befreien, hieße die verschiedenen Reproduktionsbereiche für sich in ihrer Eigenlogik ernst zu nehmen und den Einsatz bewusst zu steuern, welche menschlichen und natürlichen Ressourcen man hier verwendet, unter Berücksichtigung der Konsequenzen. Das ist eigentlich ziemlich einfach, ist ja auch oft gesagt worden, der Kommunismus ist eigentlich das Einfache, das aber schwer zu machen ist. Schwer, weil in uns drinsteckt, in der ganzen Menschheit drinsteckt, diese abstrakte Arbeit als Existenzbedingung. Ja. Und das gilt es eben abzustreifen und darüber ein Bewusstsein entwickeln. Das ist viel praktischer als manches andere, dieses Bewusstsein entwickeln und darüber sozusagen das in die Gesellschaft auch in der Gesellschaft geltend machen, als manches, was heute unter Praxis läuft, aber genau davon eben nicht viel oder gar nichts wissen will. So, das war's.